Deutschlandfunk Kultur Länderreport. Es wird letztlich darauf ankommen, wer kriegt die besten Leute. Der Kampf um diese besten Köpfe hat begonnen. Jedenfalls haben wir da mal die Nase richtig vorne. I am a robot. Und haben schon sehr gute Leute im Cyber Valley, die andere anziehen. Heimat, Hightech, Highspeed lautet das Credo der Landesregierung. 2016 gab Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann den Startschuss für das Cyber Valley, einen Landstrich, der von Stuttgart bis zum Tübinger Schönbuchrand reicht. Der Name lässt erahnen, die Baden-Württemberger wollen dem kalifornischen Silicon Valley Paroli bieten. Apple, Facebook, Google, fast alle großen IT- und Hightech-Unternehmen haben dort ihre Heimat. Im Südwesten geht es darum, nicht den Anschluss zu verlieren. Mir ist wichtig, dass wir eben dabei sind, wenn jetzt weiter die Post abgeht. Die Karten werden immer wieder neu gemischt. Und ich glaube eigentlich schon, dass wir eine gute Ausgangsposition haben, wenn wir jetzt was tun. Bernhard Schöllkopf ist Direktor der Abteilung für empirische Inferenz am Max-Planck-Institut für intelligente Systeme. Der promovierte Informatiker hat schon viele Preise bekommen, im vergangenen Jahr etwa den Leibniz-Preis, den wichtigsten deutschen Forschungsförderpreis. Schöllkopf sieht von seinem Büro aus hinab ins Neckartal. Am Horizont ist die Schwäbische Alb zu erahnen. Hinter dem Wissenschaftler hängen meterhohe Tafeln mit Kreide, sind für Laien undefinierbare Zahlenketten darauf geschrieben. Schöllkopf trägt eine runde Nickelbrille, das wilde Haar hat er zum Zopf gebunden. Der Mann mittleren Alters wirkt eher wie ein älterer Student. Der Schwabe hat eine eindrückliche Forschungskarriere vorzuweisen. Er hat die Cyber Valley-Initiative wesentlich mit auf den Weg gebracht. Die Methoden, die derzeit beim maschinellen Lernen zum Einsatz kommen, seien einfach, führt er laienschonend in die komplexe Welt der Algorithmen ein. Das ist alles noch kein Hexenwerk. Man setzt sehr stark auf große Datenmengen und Mustererkennung. Aber es ist natürlich so, dass jetzt extrem viel Talent in dieses Feld reinströmt. Viele von den interessantesten, schlauesten, originellsten jungen Leuten werden jetzt von dem Feld angezogen, wenn man von außen wahrscheinlich so das Gefühl hat, dass da viel passiert. Die Menge an neuen Ideen, die da vorgeschlagen wird, ist schon beeindruckend. Also die Entwicklung wird weitergehen. Das Max-Planck-Institut für intelligente Systeme steht auf einer Tübinger Anhöhe. Längst ist drumherum eine neue Welt am Entstehen. Die beiden Max-Planck-Institute für biologische Kybernetik und Entwicklungsbiologie sind auch dort oben. Weitere Forschungseinrichtungen werden zurzeit gebaut. Bei allen geht es um die künstliche Intelligenz, KI abgekürzt. Das Cyber Valley bündelt dabei auch die Forschungsaktivitäten von international aufgestellten Unternehmen mit Ergebnissen aus der Wissenschaft. Zu dem Verbund gehören das Max-Planck-Institut für intelligente Systeme mit seinen beiden Standorten Tübingen und Stuttgart, die Universitäten Tübingen und Stuttgart sowie 7 Partner aus der Industrie, darunter etwa BMW, Daimler, Bosch und Amazon. Durch die partnerfinanzierte Forschungsgruppen arbeiten bereits am Max-Planck-Institut. Später sollen noch mal 5 Gruppen hinzukommen. Unten im Tal haben Studierende wochenlang einen Universitätshörsaal besetzt. Sie wehren sich gegen diese Form, wie sie sagen, der Kommerzialisierung der Wissenschaft. Wissenschaftler Schöllkopf nimmt den Protest ernst, hat aber eine pragmatische Haltung bei der Frage, wie viel Nähe Wissenschaft zur Wirtschaft verträgt. Bei uns im Feld ist es so, dass es da eigentlich keine Berührungsängste gibt, denn die besten Wissenschaftler oder viele der besten Wissenschaftler arbeiten inzwischen in industriellen Forschungslabors. Also es ist in beide Richtungen offen, die Leute gehen hin und her. Nun sind es hauptsächlich im Moment amerikanische Forschungslabors bzw. Forschungslabors von amerikanischen Firmen. Viele meiner besten Absolventen gehen dann hinterher zu Google Brain oder zu Facebook AI Research, zu DeepMind etc. Und diesen wissenschaftlichen Nachwuchs will man künftig im Land halten. Baden-Württemberg investiert im Rahmen seiner Digitalisierungsstrategie in den kommenden Jahren rund 1 Milliarde Euro. Im aktuellen Nachtragshaushalt sind allein 20 Millionen Euro für den Bereich künstliche Intelligenz vorgesehen. Auch die grüne Wissenschaftsministerin Theresia Bauer betont, wie entscheidend es sei, Spitzenleute in den Südwesten zu holen. Um ein entsprechendes Umfeld zu schaffen. Zweitens brauchen wir eine Verdichtung der Forschung mit dem Thema Transfer, Innovation und Start-up-Kultur. Wir brauchen also auf engem Raum beieinander die Aktivitäten, die ineinander greifen, die sich kennen, die sich gegenseitig verstärken. Das ist das Konzept des Innovationscampus Cyber Valley eben auch. Und er muss aufs ganze Land ausgreifen.